Genau 60 Sekunden müssten hier noch zu spielen sein. Immer noch 3:1 für Werder Bremen. Und damit ist natürlich nichts mehr drin für die Dortmunder Borussen. Bosat jetzt wieder auf das Tor getreten und Lamberts kommt raus, kann den Ball aber nicht festhalten. Eckball von der linken Seite für Borussia Dortmund, dem deutschen Fußballmeister, der sicher noch im Verlauf dieser Bundesliga-Spielzeit anders aufspielen wird, der sicher mit voller Mannschaft noch manchen Sieg holen wird. Darüber gibt es keinen Zweifel, so groß auch die Freude in Bremen sein mag. Ziliaks flankt den Ball herein, Kopfball und Tor. Konietzka war der Torschütze. 3:2 und vielleicht ist das sogar das richtige Ergebnis in der 90. Spielminute zustande gekommen. 3:2 also nur noch nach Flanke von Ziliaks und Kopfball von Konietzka. Man wird hier noch anspielen lassen, zweifellos. Und dann die Begegnung abpfeifen, die Werder Bremen die ersten Punkte bringen. Bracht gratuliert schon Meier. Nun, ganz so eilig sollte man es nicht haben, aber es wird nicht mehr angespielt. Vielleicht wäre es besser gewesen, um hier eine ganz klare Situation zu schaffen. Also Endstand 3:2 für Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Und nun schnell noch einmal nach Münster zu Ihnen, zu Toni Kahl. Ja, und in Münster, meine Damen und Herren, heißt es 1:1. Vor einer Minute ist der Ausgleich des HSV im Anschluss an die vierte Ecke für die Hamburger gefallen, die von Berfel maßgerecht hereingegeben wurde. Es bildete sich eine Spielertraube vor dem Tor der Münsteraner. Und dann lag der Ball im Netz des von Eitel Jörge bis jetzt doch so gut gehüteten Tores der Preußen. Wer der glückliche Schütze war, konnte ich auch bei der Gratulationsszene nicht erkennen. War es Uwe Seeler oder war es der weit mit nach vorne gegangene Mittelläufer Stapelfeld oder gar ein anderer der Hamburger? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Und hier jetzt die versprochene Übersicht über die Tabelle der Bundesliga von Kurt Brumme. Die ersten Tabellenführer der Bundesliga sind also der 1. FC Köln und Schalke 04 mit 2:0 Toren und Punkten. Auf dem dritten Platz Meidrich Duisburg, 4:1 Tore, 2:0 Punkte und dann Werder Bremen durch den 3:2 Sieg über Borussia Dortmund.